ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Jahre Hörspiel. Jörg Albrecht und Nora Gomringer hören sich durch den Jubiläumspodcast mit Ihnen hoffentlich. Und lieber Jörg, du hast heute ein Stück mitgebracht, Demolition, Tell Me What also Abriss. Is About. Ja. Aber es ist alles andere als Abriss, denn Hörspielgeschichte ist natürlich auch Technikgeschichte. Und was wir hier haben, das ist das erste Kunstkopf-Hörspiel überhaupt. Ja, was ist das? Ich musste nachlesen. Natürlich, und das wird auch vielen so gehen, weil es letztlich vielleicht jetzt auch schon wieder eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat, wie Hören sich anfühlt oder eben, ja, was Hören ist. Mhm. Also produziert wurde das Ganze 1973 vom RIAS, also Rundfunk im amerikanischen Sektor, und zwar anlässlich der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Dieser Kunstkopf, das ist eigentlich das, was man sich vorstellt, wenn man das Wort hört. Also ein Kopf, in den Mikrofone implantiert sind anstelle der Ohren. Mhm. Das wird uns auch erklärt zu Beginn des Stückes, nämlich von einem der Wissenschaftler, die das zu dritt entwickelt haben, dieses ganze System. Das heißt, die Mikrofone sitzen in diesem Kopf und ich höre den Raum so, wie der Mensch ihn auch hört. Also es ist so nah am Menschen, wie eben geht. Das ist so verrückt, dass mit hochtechnischen Mitteln dieses natürliche Hören nachgebildet wird. Ja. Und dazu passend eigentlich der Stoff von Demolition. Die Vorlage stammt von Alfred Bester, heißt The Demolished Man und ist ein Krimi. Und das ist eigentlich toll in der Kombi, finde ich. Also wir haben dieses Stück Technikgeschichte, was hier auf den Plan kommt, was auch noch erklärt wird zu Beginn. Und dann steigen wir aber eigentlich in eine Krimi-Handlung ein, auch noch Science Fiction-Krimi. Also kurzer Handlungsabriss. Ben Reich ist der Leiter eines interplanetaren Industrieunternehmens namens Monarch. Er will seinen Konkurrenten De Courtney ausschalten. Und um das zu tun, muss er in einer Welt, die nicht nur hochtechnisiert ist, sondern wo es auch Telepathen gibt, die also die Gedanken von anderen lesen oder hören können vielmehr, muss er also ganz konventionell werden und den Mord auf andere Weise verüben. Dabei entkommt aber die Tochter von De Courtney und es geht eben ein Krimi los in diesem Science-Fiction-Setting. So viel sei an der Stelle gar nicht verraten. Aber eben fantastisch, wie diese Technik genutzt wird, Nora, oder? Ja, und ehrlich, also doch vielleicht nochmal in der Story, was ich faszinierend finde, ist, dass wir von einer Gesellschaftsform ausgehen, die eigentlich Kapitalverbrechen schon gar nicht mehr kennt. Ja. Weil durch diese Telepathen eigentlich dem Ganzen schon vorgebaut wird und dadurch natürlich Gedankenmuster aus dem Weg gezogen werden, aber Gedankenmuster aus dem Weg ziehen heißt ja auch immer Menschen quasi, die diese Gedanken denken. Also ich fand das ganz stark und unheimlich auch, aber ich muss auch sagen, man muss schon ordentlich zuhören, weil ich habe, wie bei Krimis, die ich mir angucke im Fernsehen, manchmal so logische Anschlussprobleme und muss eigentlich alles zweimal gucken und manchmal zweimal hören, damit ich es echt. Ich würde aber sagen, zweimal hören lohnt sich hier. Wirklich. Absolut. Also es ist ja auch ein ganz tolles Spiel mit dem, was ist eigentlich die Realität, was ist die Wirklichkeit. Also diese Esper, also die Menschen, die Telepathen, die Gedanken lesen können, die verändern ja im Grunde auch die Wirklichkeit letztlich oder das, was wahrnehmbar ist oder was dann auch über Wirklichkeit hinausgeht. Und ich musste oft auch beim Hören an Fassbinders Welt am Draht denken, also ein Stück Fernsehgeschichte aus der Zeit, genau aus dem Jahr. Ich habe nochmal extra geguckt, auch 1973. Und das ist ja eigentlich wie so der Vorläufer von The Matrix. Und da musste ich doch auch immer wieder dran denken. Also ich fand nicht nur spannend, sondern auch eben, wie die Technik eingesetzt wird, dass Party mal so und mal so klingt, mal die Gedanken dieser Esper, der Telepathen durcheinander gehen, dann die Party quasi auf allen Kanälen stattfindet. Also dieses Prinzip des Kunstkopfs kommt wirklich zum Tragen und ich hätte es gerne damals oder sozusagen mit damaligen Ohren gehört, denn heute sind wir vieles schon gewohnt und ich glaube, es war viel erstaunlicher und nichtsdestotrotz immer noch ein wirkliches Stück Hörspielgeschichte. Ich glaube, wir warten alle auf die nächste Stufe des Hörens. Vielleicht wird es, keine Ahnung, noch mehr innere Ohren geben oder Hören mit Riechen oder all diese Kombinationen. Also Demolition, am besten natürlich mit Kopfhörern hören und ich sag Ton ab. Hier ist die Berliner Ultrakurzwelle von RIAS 2. Zur Internationalen Funkausstellung 1973 in Berlin sendet RIAS heute für 2 Stunden in Stereo die erste Studioproduktion, die mit einem neuartigen Aufnahmeverfahren

Zur internationalen Funkausstellung 1973 Berlin sendete Rias in Stereo das Science-Fiction-Kriminalhörspiel Demolition von Ulrich Gerhardt, Klaus Krüger, Hans-Ulrich Minke, Friedrich Scholz, Ursula Stark, nach dem Roman The Demolished Man von Alfred Bester. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Gerd-Günther Hoffmann, Arnold Marquis, Susanne Tremper, Ingrid van Bergen, Dieter Ransbach, Uta Halland, Eduard Wandrei, Anneliese Römer, Tanja Berg, Nero Brandenburg, Pelz von Felinau, Andreas Mannkopf, Helga Kraus, Hubertus Bengsch, Helmer von Kieseritzky, Rudi Schmidt, Norbert Gescher, Hermann Ebeling, Hans Quiet, Erna Hafner, Reinhard Koldehoff, Otto Czarski, Klaus Jepsen, Rosi Müller, Friedrich W. Bauschulte, Fritz Mellinger, Georg Korten, Joachim Kerzel, Eva Maria Miener, Heinz Petruo, Joachim Notke, Erika Mateka, Walter Tappe, Erik Fessen, Michaela Pfeiffer, Paul Paulschmidt, Burkhard Klausner, Gerd Holtenau, Jürgen Wegner, Meli Pfennig, Hülya Laumer, Hermann Wagner, Rolf Marnitz, Gerti Honig, Robert Mateka. Musik Friedrich Scholz und Klaus-Dieter Meurich. Realisation Ulrich Gerhardt, Klaus Krüger, Hans-Ulrich Minke, Friedrich Scholz und Ursula Stark. Wissenschaftliche Beratung und technische Mitarbeit Günter Brunschen, Dr. Georg Plenge, Henning Wilkens. Sie hörten eine Produktion des RIAS Berlin mit dem Bayerischen Rundfunk München und dem Westdeutschen Rundfunk Köln.